»Lassen Sie doch den Jungen los«, ruft Frau Fischer. »Sie tun ihm ja weh.« Die alte Frau steht im Morgenmantel auf der Straße, unter einem großen Wahlplakat, das »Endlich Sicherheit für alle« verspricht. Sicherheit? Warum muss der nette junge Mann auf dem Boden liegen? Warum zielen diese schrecklichen Polizisten mit ihren Pistolen auf ihn? Aber plötzlich lächelt sie und hebt ihre Hand. »Ah, da kommt Herr Zara. Bitte hierher. Kommen Sie, schnell!« »Sie wollen sich doch nicht etwa schon wieder in unsere Arbeit einmischen?« ruft Walter Hoppe und sieht den Detektiv streng an. »Stimmt es, dass Sie den Jungen bei sich in der Wohnung versteckt hatten?« »Versteckt? Moment mal bitte, aber...« Der Polizist schnuppert und deutet auf Carsten Zaras Pullover. »Sie sind voll Benzin! Ziehen Sie das sofort aus! Sehen Sie jetzt endlich ein, wie gefährlich dieser Verrückte ist?« »Ja, da haben Sie recht«, sagt Carsten Zara mit müder, leiser Stimme. »Er ist wohl wirklich verrückt gewesen, aber jetzt ist er tot.« »Was?« »Kommen Sie bitte mit mir in den Hinterhof.« Der Mann liegt zwischen Mülltonnen und Fahrrädern auf dem Bauch. Zwei Polizisten drehen ihn auf den Rücken. »Oh nein«, ruft Carsten Zara, als er zum ersten Mal das Gesicht sehen kann. »Wer ist denn das?« fragt Walter Hoppe. »Unser Zeitungsbote. Der Mann, der mir jeden Morgen den Abendkurier gebracht hat.« Der Detektiv beugt sich über den Toten. »Ich sagte doch, dass da kein Engel ist. Armer Kerl. Er hat den Wahnsinn dieser Welt nicht ertragen und ist selbst wahnsinnig geworden.« »Wie bitte? Was reden Sie da, Zara? Warum liegt der Mann hier? Was ist passiert? Können Sie mir das mal erklären, bitte?« »Ich bin nicht sicher, Herr Hoppe, aber ich kann es ja mal versuchen.«